Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Hallo Jungs und Mädels. Willkommen bei eurem Lieblingssender. Heute ist wieder Freitag und in wenigen Minuten beginnt unsere Diskussionsrunde, wie jeden Freitag um 3. Das Thema heute? E-Books. Ruft an oder schickt eine E-Mail und sagt eure Meinung dazu. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Jungs und Mädels. Willkommen bei eurem Lieblingssender. Heute ist wieder Freitag und in wenigen Minuten beginnt unsere Diskussionsrunde, wie jeden Freitag um 3. Das Thema heute? E-Books. Ruft an oder schickt eine E-Mail und sagt eure Meinung dazu. Ende von Teil 1.